Abschnitt 12 aus Armadale, dritter Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sechstes Kapitel, Teil 2. Die fatalistische Anschauung, die sich seiner jetzt bemächtigte, machte, dass Midwinter ohne das geringste Zeichen des Interesses oder des Erstaunens las, was der Pfarrer von seiner Niederlage schrieb. Die einzige Stelle in dem Briefe, die er noch einmal überflog, war der Schluss desselben. Er las den letzten Satz von Neuem und sann dann einen Augenblick darüber nach. »Ich habe Mr. Brocks Güte viel zu verdanken«, dachte er, »und ich werde Mr. Brock niemals wiedersehen. Es ist nutz- und hoffnungslos, aber er bittet mich, es zu tun, und es soll getan werden.« Ein einziger Blick in ihr Gesicht wird genügen, ein einziger Blick mit seinem Briefe in der Hand und eine Zeile, um ihm zu sagen, dass das Weib hier ist. Abermals blieb er zögernd an der halb geöffneten Tür stehen. Die grausame Notwendigkeit, Ellen sein Lebewohl zu schreiben, trat ihm von Neuem entgegen und hielt ihn fest. Zweifelhaft sah er auf die neben ihm liegende Epistel des Pfarrers. »Ich will die beiden Briefe zugleich schreiben«, sagte er, »der eine kann mir vielleicht bei dem anderen helfen.« Sein Gesicht überzog sich mit einer hohen Röte, als ihm diese Worte entschlüpften. Er war sich bewusst, etwas zu tun, was er noch nie zuvor getan hatte. Freiwillig schob er die böse Stunde hinaus und nahm Mr. Brock zum Vorwande, um eine letzte Frist zu gewinnen. Der einzige Laut, der durch die geöffnete Tür zu ihm drang, waren Ellens geräuschvolle Bewegungen im nächsten Zimmer. Sofort trat er in den leeren Korridor hinaus und verließ, von niemandem auf der Treppe gesehen, das Haus. Die Besorgnis, sein Entschluss, Ellen zu verlassen, müsse wanken, falls er den Freund wiedersähe, war noch ebenso lebendig in ihm wie während der ganzen Nacht hindurch. Erleichtert tat er einen tiefen Atemzug, als er die Stufen vor der Haustür herabging, erleichtert, weil er dem herzlichen Morgengruße des einzigen menschlichen Wesens entgangen, das er liebte. Mit Mr. Brocks Briefe in der Hand betrat er das Bosquet und schlug den kürzesten Weg nach dem Häuschen des Majors ein. Nicht die geringste Erinnerung der Gespräche war ihm geblieben, die in der Nacht den Weg zu seinen Ohren gefunden hatten. Der einzige Grund, der ihn bewog, das Weib zu sehen, war der ihm vom Pfarrer gegebene. Die einzige Erinnerung, die ihn jetzt nach der Stelle führte, wo sie augenblicklich weilte, die Erinnerung an Ellens Ausruf, als er die Gouvernante mit der Gestalt am Teiche identifizierte. Am Pförtchen des Parkhauses blieb er stehen. Plötzlich kam ihm der Gedanke, dass er seinen Zweck verfehlen würde, wenn er in Gegenwart des Weibes die Fragen des Pfarrers konsultierte. Ihr Argwohn würde wahrscheinlich zuerst schon dadurch erregt werden, dass er sie zu sehen verlangte, wie dies seine Absicht war, mit oder ohne Entschuldigung, und der Brief in seiner Hand musste sie in jenem Argwohn bestärken. Sie konnte ihn schlagen, indem sie augenblicklich das Zimmer verließ. Entschlossen, sich die Beschreibung zuvörderst fest einzuprägen und ihr dann gegenüberzutreten, öffnete er den Brief und las, während er langsam am Hause hinwandelte, die 7 Fragen, von denen er im Voraus überzeugt war, dass das Gesicht des Frauenzimmers ihm darauf antworten würde. In der Morgenstille des Parks drang selbst das leiseste Geräusch weit. Ein solches unterbrach Midwinters Lektion. Er sah auf und fand sich am Rande eines mit Gras bewachsenen breiten Grabens, auf dessen einen Seite der Park lag, dessen andere eine Lorbeerhecke bildete. Die Einfriedung umschloss offenbar den hinteren Teil des zum Parkhäuschens gehörenden Gartens und der Graben diente dazu, jenen vor den im Park weidenden Kühen und Schafen zu schützen. Aufmerksam lauschend, bis das leise Geräusch, das ihn gestört, schwächer wurde, erkannte er in demselben das Rauschen von Frauenkleidern. Ein paar Schritte vor ihm führte eine Brücke über den Graben, die durch ein Pförtchen gesperrt wurde und den Graben mit dem Park verband. Er ging durch das Pförtchen über die Brücke und sah sich, als er das Pförtchen am anderen Ende aufgemacht, in einer Laube, die dicht mit Schlingpflanzen umzogen war und einen freien Blick auf den ganzen Garten gewährte. Er sah hinaus und bemerkte die Gestalten zweier Damen, die langsam von ihm fort dem Häuschen zugingen. Die kleinere der beiden nahm seine Aufmerksamkeit keinen Augenblick in Anspruch. Keine Sekunde hielt er sich mit dem Gedanken auf, ob sie die Tochter des Majors sei oder nicht. Seine Augen waren auf die andere Gestalt geheftet, jene Gestalt, welche in einem sich in leichten Falten anschmiegsamen langen Kleide mit unbefangener, verführerischer Anmut auf dem Gartenpfade dahinschwebte. Dort genau, wie es sich ihm schon einmal gezeigt, dort abermals mit dem Rücken ihm zugewendet, war das Weib vom Teiche. Es war möglich, dass ihre Promenade im Garten noch nicht beendet und dass sie umkehren und nach dem Laube zurückkehren würden. Auf diese Möglichkeit wartete Midwinter. Kein Gedanke, dass er sich auf fremden Boden eindränge, hatte ihn an der Tür des Häuschens zurückgehalten, und auch jetzt beunruhigte ihn ein solcher Gedanke nicht. Seit der grausamen Pein der vergangenen Nacht war jedes zartere Gefühl in ihm erstorben. Die trotzige Entschlossenheit, das zu tun, weshalb er gekommen war, das einzige Motiv, das ihn noch leitete. Er handelte, ja, er sah aus, wie der stumpfeste Mensch von der Welt an seiner Stelle gehandelt und ausgesehen haben würde. Indessen besaß er noch Geistesgegenwart genug, um, während er wartete, ehe die Gouvernante und ihre Schülerin am Ende des Pfades anlangten, Mr. Brocks Brief zu öffnen und durch einen letzten Blick den Abschnitt, der ihr Gesicht beschrieb, sich noch einmal ins Gedächtnis zu prägen. Er war noch in diese Lektüre vertieft, als er das leichte Kleiderrauschen wieder näher kommen hörte. Er stand im Schatten des Sommerhäuschens und wartete. Den frischen Eindruck ihres geschriebenen Porträts im Kopfe und mit Hilfe des hellen Morgenlichtes forschten seine Augen in ihrem Gesicht, während sie sich näherte, und die Antworten, die dasselbe ihm gab, waren folgende. Das Haar in der Beschreibung des Pfarrers war hellbraun und nicht reich. Das Haar dieses Weibes von einer üppigen Fülle war von jener auffallenden Farbe, die das Vorurteil der nördlichen Nation einzig nicht verzeiht. Es war rot. Die Stirn in der Beschreibung des Pfarrers war hoch, schmal und zurückweichend. Die Augenbrauen schwach gezeichnet und die Augen klein und entweder grau oder hellbraun. Die Stirn dieses Weibes war niedrig, gerade und breit nach den Schläfen zu. Ihre Brauen, die leicht, aber scharf gezeichnet waren, um einen Schatten dunkler als ihr Haar. Ihre Augen, groß, klar und hell geöffnet, waren von jener rein blauen Farbe, in der keine Spur von Grau oder Grün sichtbar, die so oft auf Gemälden und in Büchern unsere Bewunderung erregt und der man im wirklichen Leben so selten begegnet. Die Nase in der Beschreibung des Pfarrers war eine Adlernase. Die Nase dieses Weibes war weder nach außen noch nach innen gebogen. Es war die gerade, zart geformte Nase mit der kurzen Oberlippe der antiken Statuen und Büsten. Die Lippen in der Beschreibung waren dünn und die Oberlippe lang. Die Hautfarbe war von einer trüben, kränklichen Blässe, das Kinn zurückweichend und auf der linken Seite desselben ein Mal oder eine Narbe. Die Lippen des Weibes hier waren voll und sinnlich, ihre Hautfarbe von der blendenden Zartheit, die jene Art von Haar begleitet, von so zarter Durchsichtigkeit in den rosigen Schattierungen, die Karnation von Stirn und Nacken von so zarten, warmen Farbentönen. Ihr Kinn rund und mit Grübchen geziert war durchaus makellos und stand in einer Linie mit der Stirn. Näher und immer näher, schöner und immer schöner in dem hellen Morgenlichte kam sie heran und bot den auffallendsten, unbestreitbaren Gegensatz, den das Auge nur sehen, der Geist nur fassen konnte, zu der Beschreibung im Briefe des Pfarrers. Gouvernante und Schülerin waren bis hart an das Sommerhäuschen herangekommen, ehe sie sich umsahen und Midwinter darin stehen sahen. Die Erzieherin sah ihn zuerst. »Ein Freund von Ihnen, Miss Milroy?« fragte sie ruhig, ohne zu erschrecken oder irgendein Zeichen von Überraschung zu geben. Neely erkannte ihn augenblicklich. Durch Midwinters Benehmen gelegentlich seiner ersten Vorstellung im Parkhäuschen durch seinen Freund bereits gegen ihn eingenommen, begann sie ihn jetzt als die unglückselige erste Ursache ihres Missverständnisses mit Alan auf dem Picknick förmlich zu hassen. Ihr Gesicht überflog ein plötzliches Rot und mit einem Ausdrucke von Überraschung und kaltem Befremden wandte sie sich vom Gartenhäuschen ab. »Er ist ein Freund von Mr. Armadale«, erwiderte sie scharf. »Ich weiß nicht, was er will oder weshalb er hier ist.« »Ein Freund von Mr. Armadale«, auf dem Gesicht der Gouvernante blitzte ein rasches, erregtes Interesse auf, während sie die Worte wiederholte. Mit der nämlichen Sicherheit erwiderte sie Midwinters Blick, der noch immer fest auf ihr Gesicht geheftet war. »Ich meinerseits«, fuhr Neely verdrossen über Midwinters Gleichgültigkeit gegen ihre Anwesenheit fort, »finde, dass man sich eine große Freiheit herausnimmt, wenn man Papas Garten wie den offenen Park betrachtet.« Die Gouvernante wandte sich um und vermittelte mild. »Meine liebe Miss Milroy«, remonstrierte sie, »wir müssen gewisse Unterschiede machen. Dieser Herr ist ein Freund von Mr. Armadale. Sie könnten sich kaum stärker ausdrücken, wenn er ein Fremder wäre.« »Ich spreche meine Meinung aus«, entgegnete Neely, gereizt von dem ironisch nachsichtigen Tone, in dem die Erzieherin zu ihr sprach. »Das ist Geschmackssache, Miss Gwilt, und der Geschmack ist verschieden.« Sie wandte sich ärgerlich ab und ging allein nach dem Häuschen zurück. »Sie ist sehr jung«, sagte Miss Gwilt, indem sie Midwinter mit einem Lächeln um Nachsicht bat, »und außerdem, wie Sie selbst sehen müssen, ein verzogenes Kind.« Sie schwieg, zeigte jedoch nur auf einen Augenblick ihr Erstaunen über Midwinters seltsames Schweigen und seinen seltsam auf sie gehefteten Blick und machte sich dann mit reizender Anmut und Gewandtheit daran, ihn aus der falschen Stellung zu befreien, in der er sich befand. »Da Sie Ihren Spaziergang so weit ausgedehnt haben«, fuhr sie fort, »so erzeigen Sie mir bei Ihrer Heimkehr vielleicht den Gefallen, einen kleinen Auftrag an Ihren Freund auszurichten. Mr. Armadale hat mich auf heute Morgen zu einer Besichtigung der Gärten von Thorpe & Bruce freundlichst eingeladen. Wollen Sie ihm sagen, dass Major Milroy mir gestattet, der Einladung in Gesellschaft von Miss Milroy zwischen 10 und 11 Uhr Folge zu leisten?« Einen Augenblick ruhten ihre Blicke mit erneutem Interesse auf Midwinters Gesichte. Noch immer wartete sie vergebens auf eine Antwort von ihm, lächelte, als ob sein merkwürdiges Schweigen sie eher ergötzte als erzürnte, und kehrte ihrer Schülerin folgend nach dem Parkhäuschen zurück. Erst als die letzte Spur von ihr verschwunden, riss Midwinter sich aus seiner Betäubung heraus und versuchte, sich seine Lage zu vergegenwärtigen. Ihre Schönheit war keineswegs an dem atemlosen Erstaunen schuld, das ihn bis zu diesem Augenblicke gefesselt gehalten. Der einzige deutliche Eindruck, den sie bis jetzt auf ihn gemacht, begann und endete mit der Entdeckung des wunderbaren Kontrastes, den ihr Gesicht Zug für Zug mit der Beschreibung in Mr. Brocks Briefe bot. Alles andere war ihm unklar und nebelhaft, eine undeutliche Erinnerung an ein schlankes, elegantes Weib, an gütige Worte, die mit Bescheidenheit und Anmut zu ihm gesprochen wurden, weiter nichts. Ohne zu wissen, warum, machte er einige Schritte in den Garten hinaus, blieb stehen, während er wie ein Verirrter dahin und dorthin blickte, erkannte mit Anstrengung das Gartenhäuschen, als wenn Jahre vergangen, seit er es zuletzt gesehen, und ging endlich wieder in den Park hinaus. Selbst hier wandelte er zuerst bald links, bald rechts. Sein Geist taumelte noch unter der erlittenen Erschütterung. Seine Wahrnehmungen veränderten sich samt und sonders. Ein Etwas erhielt ihn in fortwährender Tätigkeit. Ohne Grund und ohne Ziel wanderte er umher. Ein Mann von weit weniger sensibler Natur hätte sich durch die ungeheure augenblickliche Gefühlsumwälzung überwältigt fühlen dürfen, welche dies Begegnis der letzten Minuten in ihm hervorgebracht hatte. In dem denkwürdigen Augenblicke, da er die Tür des Sommerhäuschens öffnete, waren seine Geisteskräfte völlig frei und klar gewesen. Mit Recht oder mit Unrecht war er in allem, was sich auf sein Verhältnis zu Ellen bezog, durch einen ganz bestimmten Gedankengang zu einem ganz bestimmten Schlusse gelangt. Die ganze Gewalt des Motives, das ihn zu dem Entschlusse einer Trennung von Ellen getrieben, wurzelte in dem Glauben, dass er am Hurley Meer die unheilvolle Erfüllung des ersten Traumgesichts erblickt habe. Und dieser Glaube ruhte seinerseits notwendigerweise auf der Überzeugung, dass das Weib, die Person, welche allein das Trauerspiel in Madeira überlebte, unvermeidlich auch das Weib sein müsse, welches er anstatt des Schattens hatte am Teich stehen sehen. Fest in dieser Überzeugung hatte er selbst den Gegenstand seines Argwohns und des Argwohns seines ehrwürdigen Freundes Mr. Brock mit der Beschreibung dieses letzteren verglichen. Eine genaue, umständliche Beschreibung von der Hand eines vollkommen zuverlässigen Mannes und seine eigenen Augen hatten ihn überzeugt, dass das Weib, welches er am Teiche erblickt, und das Weib, das Mr. Brock in London identifizierte, nicht eine und dieselbe Person waren. Anstelle des Traumschattens hatte, nach dem in dem Briefe des Pfarrers enthaltenen Beweise, nicht das Werkzeug des Verhängnisses, sondern eine Fremde gestanden. Zweifel, wie sie sich vielleicht in einem weniger abergläubischen Menschen geregt hätten, wurden durch die Entdeckung, die er jetzt gemacht, in ihm nicht erweckt. Es fiel ihm nicht ein, sich jetzt, da der Brief ihm gezeigt, dass eine Fremde als die Gestalt in der Traumlandschaft dagestanden, zu fragen, ob nicht eine Fremde das vom Verhängnis auserkorene Werkzeug sein dürfe. Ein solcher Gedanke stieg in ihm gar nicht auf, konnte ihm gar nicht aufsteigen. Das eine Weib, das sein Aberglaube fürchtete, war das Weib, welches sich mit dem Leben der beiden Armedales aus der ersten Generation und mit den Schicksalen der beiden Armedales aus der zweiten verflocht. Das zugleich der in der Warnung seines sterbenden Vaters bezeichnete Gegenstand und die erste Ursache der traurigen Familienereignisse war, welche Ellen den Weg zu den Gütern von Thorpe Ambrose gebahnt, das Weib mit einem Worte, welches er, hätte ihn des Pfarrers Brief nicht irregeführt, instinktmäßig in dem Weibe erkannt haben würde, das er soeben gesehen hatte. Das soeben erlebte Begebnis unter dem Einflusse des Irrtums betrachtend, zu dem der Pfarrer ihn unschuldigerweise verleitet hatte, erkannte und erfasste sein Geist unverzüglich den neuen Schluss und verfuhr genau in derselben Weise, wie er damals bei seiner Unterredung mit Mr. Brock auf der Insel Man verfahren war. Gerade wie er damals als eine völlig genügende Widerlegung des Fatalitätsgedankens erklärt hatte, dass er auf allen seinen Seereisen bisher nie auf das Holzschiff gestoßen war, so erfasste er auch jetzt den ähnlich gewonnenen Schluss, dass der ganze Anspruch des Traumes an einen übernatürlichen Ursprung mit der Erscheinung einer Fremden an der Stelle des Schattens von sich selbst über den Haufen fiel. Einmal zu dieser Überzeugung gelangt und ermutigt, sich durch seine Liebe zu Ellen ausschließlich wieder leiten zu lassen, durchflog sein Geist mit Blitzesschnelle die ganze sich daraus entwickelnde Gedankenreihe. Brauchte der Traum nicht länger als eine Warnung aus einer anderen Welt angenommen zu werden, so folgte hieraus unumgänglich, dass der Zufall und nicht das Verhängnis den Weg zu jener Nacht auf dem Verdeck geführt hatte, und dass alles, was seit seiner und Ellens Trennung von Mr. Brock passiert, an sich harmlose Ereignisse gewesen waren, die nur sein Aberglaube verunstaltet hatte. In weniger als einer Sekunde hatte seine bewegliche Fantasie ihn nach jenem Morgen in Castletown zurückversetzt, da er dem Pfarrer das Geheimnis seines Namens offenbart und ihm mit dem Briefe seines Vaters vor sich den besseren Glauben bekannt hatte, der in ihm lebte. Von Neuem fühlte er, wie sein Herz festhielt an dem Bruderbande zwischen ihm und Ellen, abermals konnte er mit der warmen Offenheit der Vergangenheit zu sich sprechen, »Wenn mir der Gedanke, Ellen zu verlassen, das Herz bricht, so ist der Gedanke Unrecht.« Während sich diese edlere Überzeugung wieder seiner bemächtigte, den Aufruhr seiner Brust beschwichtigte und die Verwirrung in ihm löste, erblickte er durch das Laub der Bäume hindurch das Haus von Thorpe Ambrose, auf dessen Stufen Ellen stand und ihn erwartete. Ein Gefühl unaussprechlicher Erleichterung hob seinen lebhaften Geist hoch über die Sorgen und Zweifel und Ängste hinweg, die ihn so lange bedrückt hatten, und zeigten ihm wieder die bessere und schönere Zukunft seiner Jugendträume. Seine Augen füllten sich mit Tränen und er drückte, wie er Ellen durch die Baumperspektive hindurch betrachtete, den Brief des Pfarrers in seiner wilden, leidenschaftlichen Weise an die Lippen. »Ohne dies Stückchen Papier«, dachte er, »würde mein Leben mir wohl nichts gewesen sein als ein langer, bitterer Gram und das Verbrechen meines Vaters hätte uns vielleicht auf immer geschieden.« Dies war der Erfolg der Kriegslist, vermittels derer das Gesicht des Stubenmädchens Mr. Brock als das Gesicht von Miss Gwilt gezeigt worden war. Und so triumphierte die Schlauheit Mutter Oldershaws, indem durch sie Midwinters Vertrauen auf seinen Aberglauben in dem einzigen Falle, wo diesen sein Aberglaube ihn zur Wahrheit leitete, erschüttert wurde. über Schwierigkeiten und Gefahren, welche von Mutter Oldershaw selbst gar nicht in Betracht gezogen worden waren. Ende von Abschnitt 12. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 22. Oktober 2023.